färbt sich rot, der Abend wird zur Nacht. Ich gehe demnächst los. Stopp, hab ich das gestern nicht schon mal gemacht? Ich bin am Tresen rumgestanden, hab über dies und jenes nachgedacht. Die Band war laut, doch alle fanden, die sind scheiße, dass es kracht. Meinem Leben endlich Inhalt. Das kann es nicht gewesen sein. Sag ich nach dem Sinn halt. Gib meinem Leben endlich Inhalt. Das kann es nicht gewesen sein. Sag ich nach dem Sinn halt. Nur die Frage nach doch ein. Eine Antwort gibt es. Tausend Fragezeichen auf meinem Lebensweg. Will ich was erreichen, ist immer nur belegt. Die Frage nach den Wünschen ist nur die Frage nach dem Glück. Geh ich überall los oder zum Ausgangspunkt zurück? Gib meinem Leben endlich Inhalt. Das kann es nicht gewesen sein. Frag ich nach dem Sinn halt. Gib meinem Leben endlich Inhalt. Das kann es nicht gewesen sein. Frag ich nach dem Sinn halt. Und ich frage nach doch ein. Eine Antwort gibt es.